20. Kapitel. Anders gleich oder gemeinsam verschieden? Wie prägt uns die Gruppenidentität? Identitätspolitik. Wer bin ich? Diese schwierige Frage haben Menschen lange Zeit für sich selbst mit ihrer Herkunft oder ihrem Beruf beantwortet, etwa mit Schweizer oder Argentinierin, Postbote oder Ärztin. Seit einigen Jahren geben einige aber eher Antworten, die auf eine besondere Gruppenzugehörigkeit abzielen, wie Feministin, African American, Veganer, Buddhist, Newborn Christian, schwul und stolz darauf, Transperson oder manchmal ironisch Bio-Deutscher und Kanake. Als Angehörige von Minderheiten und diskriminierten Gruppen betreiben Menschen oft Identitätspolitik. Sie wollen die Besonderheiten ihrer Gruppe gegenüber der Mehrheitsgesellschaft sichtbar machen. Die Grundidee dieser Selbstbehauptung ist nicht primär von den anderen als gleichwertig akzeptiert zu werden, sondern vor allem als anders, also als gleichwertig im Anderssein anerkannt zu werden. In den USA beispielsweise heißt das für Afroamerikaner oder LGBTQ-Plus-Aktivisten, sich als Teil einer Gruppe vom dominierenden, weißen, heteronormativen Lebensstil abzusetzen. Auch wenn der Name es nahezulegen scheint, geht es Identitätspolitikern nicht darum, was uns als Individuen einzigartig macht, sondern um das, was die besonderen Gruppen definiert, denen wir angehören. Während in den USA Weiße bis heute Afroamerikaner aufgrund ihrer Hautfarbe ausgrenzen, grenzen sich Afroamerikaner nun als Gegenstrategie selbst über ihre Hautfarbe von der weißen Mehrheit ab. Der Kampf der Minderheiten gilt offener Fremdenfeindlichkeit, aber auch Formen unbewusster und stillschweigender Abwertung durch sogenannte Mikroaggressionen, also Bemerkungen, die teils unbeabsichtigt auf einige ausgrenzend wirken. Der Ausdruck Identitätspolitik umfasst inzwischen sogar die Strategie der neuen Rechten, die sich ebenfalls als Minderheit und Opfer des Mainstreams darstellt. Auch wenn die Gesellschaft in den USA stärker polarisiert ist als in den europäischen Ländern, hat besonders die europäische Linke die Identitätspolitik inzwischen von dort importiert. Aus dem Prinzip Fürsorge heraus setzen sich besonders radikal Linke für die Identitätspolitik von Minderheiten ein, auch wenn sie selbst nicht dazugehören. Ihnen stehen zwei Kritiker gegenüber. Die Liberalen, die durch diese Form der Gruppenbildung die Freiheit in Gefahr sehen, und die Konservativen, die Angst um die Tradition und die alten Hierarchien wie das Patriarchat oder die heterosexuelle Familie haben.